Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 777, Google Chaos. Tja, glatte Zahl 777, unglaublich. Ja, so viele Folgen gibt's schon. Ja, und nach all dieser Zeit ist Google immer noch, noch mehr chaotisch, ja, noch chaotischer als vor 777 Folgen, ja. Das hatte ich diese Woche wieder erfahren, als ich nach einer mehrwöchigen Auseinandersetzung jetzt endlich eine Antwort bekommen habe auf das Problem mit Google Fotos und dem Ultra HDR Modus. Wer in der Community zugange war, der hat das schon längere Zeit jetzt gehört. Und zwar war ich da in Kontakt mit Google, sowohl mit dem Google One Team als auch mit dem Google Fotos Team, und die haben mich da wirklich durch Reifen springen lassen, ja. Das heißt, ich musste da zigmal die verschiedenen Screenshots anfertigen von den Bildern, von den Funktionen, die das nicht vorhanden ist. Dann wurde auch gesagt, dass ich hier ein paar Bilder freigeben muss an das Google-Foto-Team. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, und dann, als ob das alles sinnlos gewesen wäre, kommt dann auf einmal eine Nachricht, die besagt, dass dieses Google-Fotos Ultra-HDR ja noch gar nicht existiert. Also es existiert nicht, dieses Feature, ja. Und klipp und klar wurde am Schluss die Aussage getroffen, ja. Also Punkt, Punkt. However, as of the moment, there is no Ultra HDR Feature yet. Und das ist falsch. Weiß nicht, ob das die wo da an dem Team jetzt gearbeitet haben, nicht wissen, oder ob das glatt gelogen ist, weil sie eben mal wieder das Server-Rollout komplett verschlafen haben. Vielleicht ist auch eine ganze Region betroffen, ja. Leider hat sich in der Community nicht viel getan. Doch immerhin derjenige, der sich gemeldet hat, hat dann auch bestätigt, also bei ihm ist auch kein Ultra-HDR-Feature vorhanden. Ja, ich gucke gerade mal schnell, wer das war. Mein Gedächtnis ist momentan wie ein Sieb. Dann muss ich erst mal gucken, wer das war. Moment mal. Ne? Niemand? Doch, irgendjemand hat mir geantwortet. Wer war das? Ach, halt, das war beim anderen Account, ganz genau. Ja, nicht auf dem Netcast, nicht auf dem Community-Account. Ja, genau. Moment mal. So, da muss man gucken, jetzt alles durchgearbeitet. Wunderbar. Hier, genau, der Om, genau. Ja, der hat das mir geschrieben. Die Funktion wird wohl serverseitig in Wellen freigeschaltet, was auch immer das bedeutet. Ich finde solchen wellenartigen Verbreitungen manchmal schon sehr frustrierend. Ja, das ist absolut frustrierend. Das hat bei mir einen Nachgeschmack. Vor allem, wenn es also regional offenbar unterschiedlich ist. Aber dass dann eben behauptet wird, die Funktion, die existiert gar nicht, das ist schon ziemlich heftig, ja. Und ich habe da noch ein paar verbitterte Bemerkungen losgelassen. Ja, auch da kam noch mal die Aussage, und sogar in Fettschrift, in Fettschrift in der Mail, ja. However, we want to clarify that the Ultra HDR feature in Google Photos has not been officially launched or announced by Google at this time. Also ungeachtet dessen, dass es natürlich in jeder News-Redaktion in den USA schon als vorhanden präsentiert wurde, ja, gibt es dieses Feature offenbar offiziell nicht. Das erinnert mich irgendwie so an die Bundespost damals, ganz früher, ja, als man sich geweigert hat, anzuerkennen, dass 56K Übertragungen, ja, Bits pro Sekunde, möglich waren. Nein, es sind 2400 Bauten möglich, mehr geht nicht. Yep. Nein, falsch. Es ging trotzdem. So. Aber tja, so ist es nun mal. Ich weiß nicht genau, was da los ist beim Google Fotos Team, aber das oder und beim Google One Team, aber das ist alles sehr, sehr katastrophal für mich. Das hat mich auch sehr, sehr wütend gemacht. Und das sind solche Sachen, wo ich mich dann wirklich frage, bin ich denn im Android-Universum, im Google-Universum tatsächlich noch gut aufgehoben? Denn sowas finde ich absolut daneben. Ich habe dann auch tatsächlich einen Poster auf Mastodon losgelassen, ja, dass ich wirklich überlege, auf ein iPhone zu wechseln, wenn das so weitergeht hier mit Google, dass sie immer und immer wieder solche Sachen verhunzen, solche Starts. Da kommt seit langem mal eine Funktion, die ich wirklich will. Ansonsten bringen die ja mittlerweile fast nur noch Schrott, wo eigentlich keine Sau will. Ja? Dann bringen sie mal eine Funktion, die ich haben möchte. Und dann versauen die das katastrophal grandios. Was ist nur schief momentan? Was liegt nur schief momentan bei Google? Was ist das Problem? Ich bin richtig sauer deswegen geworden auch. Ja? Und das macht mir, sowas macht mich sprachlos, ja. Wenn bei Apple irgendwas eine Funktion gibt, dann gibt's die, dann wird ein großes Ding drum gemacht, dann wird's präsentiert bei einer genialen Show, ja, und 10 Minuten oder 20 Minuten später nach der Show hat man diese Funktion. Oh, hab ich das jetzt gesagt? Ich mach einen Beep drüber. Nee, ich kann's also nicht mehr nachvollziehen und ja. Ich bin auch an der Software, an so also eine Alternative zu Google Fotos jetzt interessiert. Also sowas kann ich wirklich nicht ausstehen und da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ne? Also das Google-Universum hat bei mir da eine richtige Kerbe jetzt bekommen und da muss jetzt erstmal noch ein bisschen Wasser den Rhein runterfließen, ja, bevor ich mich da wieder beruhigt habe. Und jetzt ist es doppelt schwierig, denn ich habe gesehen, so viele Apps, die Ultra-HDR-Funktionen beinhalten, das heißt also die Konvertierung von normalen Fotos auf Ultra-HDR, da gibt es nicht viel. Da ist eine, ist eigentlich mir nur aufgefallen, die wirklich dafür gedacht ist und die ist sehr fragwürdig, also die habe ich auch nicht installiert aus Sicherheitsgründen, weil man muss ja immerhin dann auch den also Zugriff geben auf die Fotos und das war mir dann doch ein bisschen zu happig. Ja, ansonsten ich könnte sowas wie Photoshop nehmen, ja, weiß allerdings nicht, ob das auch auf dem Smartphone dann funktioniert, ob das nur Photoshop also auf dem Computer ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil eine überstrapazierte Software oder beziehungsweise eine Software, die eben über das Ziel hinausschießt. Ich möchte normale Fotos in Ultra HDR wandeln innerhalb einer Bildergalerie und nicht hier einen riesigen Fotoeditor machen, ja, nehmen und damit irgendwas rumwursteln. Dann brauche ich für 100 Fotos einen ganzen Tag. So geht das nicht, ja. und deswegen, ja, kann man das natürlich nicht vergleichen. Also ich bin auch ein bisschen sauer, gleichzeitig auch ein bisschen enttäuscht, dass es diese Funktion sonst nirgends gibt, offenbar im Android-Bereich. Bei so vielen Apps im Play Store müsste man doch was finden, würde man meinen, aber seht ihr, genau das ist eben wiederum nicht der Fall. Und das Ganze ist sehr unbefriedigend und ich werde auch an verschiedenen, wie gesagt, Ecken da gucken nach Alternativen, um hier mein Gemüt wieder ein bisschen zu beruhigen. Ich weiß nicht, ob ich mit Google nochmal klarkomme, auch hier, wie gesagt, mit diesem Feature, dass man solche Antworten bekommt von Google, finde ich schon ziemlich heftig. Da sieht man wirklich, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und dann wundert es mich auch nicht, dass solche Launches auch komplett in den Sand gesetzt werden. Und das, aber immerhin gut, Ultra-HDR-Feature, ich meine, ja, das ist vergleichsweise ein kleines Ärgernis, für die meisten jedenfalls. Ja, und dann sieht man ja auch, dass es woanders auch hakt, selbst im Google Pixel-Bereich, ja, Hardware-Bereich, gibt es immer wieder große Probleme, die Google einfach nicht auf die Reihe kriegt. Also braucht man sich eigentlich wegen solchen Kleinigkeiten schon gar nicht mehr zu wundern, aber insgesamt macht es halt kein gutes Bild. Und ja, okay, Google hat es momentan nicht leicht, ich sehe es ein. Man sieht auch, dass selbst der CEO Sundar Pichai, der übrigens jetzt auch nicht nur CEO von Google ist, sondern auch von Alphabet, wer das noch nicht weiß, ja, unglaublich, dass der an manchen Stellen im Interview von The Verge doch stark überfordert war. Das hat man ganz klar, kann man das nachlesen. Ich empfehle euch mal den Artikel, der heißt Google CEO Sundar Pichai on the future of search AI agents and selling Chrome. Ja, sie sind halt momentan da von verschiedenen Bereichen unter Beschuss, ja, der drohende Chrome-Verkauf nagt natürlich hier an der Substanz. Auch Android steht übrigens immer noch in der Diskussion von amerikanischen Gerichten bzw. Aufsichtsbehörden, dass das eventuell ebenfalls getrennt werden soll von Google. Also alles ist ziemlich verworren momentan und ich kann schon verstehen, dass da ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Aber wisst ihr, es ist schon bezeichnend, wenn ein CEO von einer oder von einem der größten Tech-Unternehmen, die es auf diesem Planeten gibt, im Interview so sprachlos ist, wie ich manchmal im Podcast, wenn ich wieder mit solchen Problemen konfrontiert werde, wie eben mit Google Fotos, ja, während dem Interview, da merkt man schon, wie problematisch das alles ist. Ne? Also ich meine, wenn er sagt, no, look, we have a, I can't, today, the way Google Search works is that I cannot. No person at Google can influence the ranking algorithm. Ja, also das ist einfach, wie soll ich sagen, ein Rumgeeiere, bis man da endlich mal die Antwort findet. Planlos macht den Eindruck und diesen Eindruck, den setzt das Google One und Google Fotos Team hier einfach auch richtig fort, ja. Das ist wirklich schlimm, muss ich sagen. Und ich habe da auch keine Lösung für euch jetzt gefunden. Ich habe, wie gesagt, geguckt nach einem Ultra-HDR-Programm, ein vernünftiges, das nicht offensichtlich ein Scam ist. Ja? Aber da bin ich erstmal nicht fündig geworden. Überall, wo ich gucke, in jeder News-Seite steht, die Funktion ist verfügbar. Ich habe auch noch nirgends gesehen, gelesen, dass die Funktion nicht verfügbar ist. Komischerweise ist sie eben nicht verfügbar für zumindest einige Leute, mich eingeschlossen, Bekannter und auch hier jemand in der Community. Und das heißt, es gibt ein Problem. Wie groß das Problem ist, weiß ich nicht. In den USA scheinen zumindest mal alle von diesen Tech-News-Seiten da kein Problem zu haben. Oh, und somit stellt sich dann die Frage, was ist da los? Scheint auch so zu sein, dass diese Funktion relativ also schlecht oder überhaupt den Usern ziemlich egal ist. Ja? Was ich nicht ganz verstehen kann, weil, ja, man sagt immer, ja, aber dann brauche ich ja schon kein Foto mehr zu machen und das ist doch alles künstlich bearbeitet und bla bla bla. Ja, aber ich verstehe das auch nicht genau, weil das Problem ist, man macht ein Foto in seinem Urlaub, ja, stellt fest, okay, das Foto war jetzt nicht ganz so gut. Was soll man jetzt machen? Jammern? Foto löschen? Urlaub vergessen? Oder was? Nein. Man nimmt die Tools und hübscht sein Foto auf und dann holt man das Beste eben draus raus. Das ist das ist normal, das macht man eigentlich grundsätzlich mit seinen Fotos, ja, finde ich, damit die gut aussehen. Und Ultra HDR, ja, das ist etwas Feines, damit kann man selbst schlecht ausgelichtete Fotos richtig gut machen. Das ist keine Zauberei und das ist auch nicht unbedingt das, was jetzt alle unter AI-Bildverarbeitung verstehen, sondern das ist einfach nur eine Fotoretusche und die ist gut. Ja. Und auch für die heutigen Bildschirme, wer einen Ultra-HDR-Fernseher hat zum Beispiel oder HDR-Fernseher hat, der kann das sehen, ganz einfach. Die Bilder ohne HDR sehen einfach fade und naja, auch nicht sehr realistisch aus, muss man sagen. Und dann mit Ultra-HDR wird es richtig gut, denn selbst Ultra-HDR ist noch weit, weit von dem weg, was ein menschliches Auge an Helligkeitsunterschiede auf einem einzigen, in einer einzigen Einstellung, einem einzigen Blick erreichen kann. Da muss noch viel mehr, da reicht Ultra-HDR noch gar nicht dafür. Ja. Ja. So, gut, egal wie auch immer, ich möchte jetzt nicht noch länger drauf rumreiten, denn es gibt noch ein anderes Problem und zwar sind es ja die Google die Tensor-Chips für die Android, für die Pixel-Geräte. Und da ist die Kritik, naja, von nicht vorhanden bis zu, ja, furchtbar, das Ding ist ja noch nicht mal Midrange. Ja? Ja, so ist das nun mal. Jedenfalls sind die Prozessoren von der Leistungsfähigkeit her sind zum Heulen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das sollte sich aber jetzt ändern, denn ab sofort, inklusive also dem neuen Chip für das Pixel 10, werden jetzt von TSMC gefertigt. Und das könnte hier ein deutlicher Performance-Schub bekommen für die G-Prozessoren, also bei dem sind wir beim G5, das wird mit 3-Nanometer-Technologie von TSMC gefertigt. Und das heißt, man könnte zumindest sich mal eine Illusion machen, dass da vielleicht mal ein leistungsfähiger Prozessor eingesetzt wird. Hoffen wir es mal. Vor ein paar Tagen hätte ich jetzt noch gesagt, also vor diesem Google Fotos Desaster, beziehungsweise die Antwort dafür, hätte ich jetzt noch gesagt, also das wäre doch mal was, weil wenn ein vernünftiger, schneller Prozessor, der auch für Gaming und High-End User im Pixel verbaut würde, im Pixel-Telefon, dann könnte ich mir vorstellen, mir auch mal wieder ein Google Pixel-Gerät zu holen. Das ist mir natürlich jetzt im Hals stecken geblieben, weil jetzt frage ich mich, ob ich überhaupt noch irgendetwas von Google nutzen soll. So voll habe ich die Schnauze momentan. Ja. Sorry, dass ich da so ein Bad Vibe da jetzt rüberbringe, aber ich war wirklich schockiert. Ja. Also wirklich. OnePlus, tja, die machen auch gerade einen kleinen Fehler, werden auch ein paar OnePlus-User schockiert sein, denn manchmal sind ja so Kleinigkeiten die Sachen, die eben ein Gerät besonders machen und den Gerät absetzen von allen anderen. Ja, manchmal einfach nur eine winzige Kleinigkeit. Wie zum Beispiel bei OnePlus dieser Slider für die Notifications. Ja? Das heißt, wo man einstellen kann, ja, also normal, nur Vibration oder ganz stumm. Keine Vibration, keine Nachricht. Dass dafür ein Slider da war, war für viele gut. Und ich muss sagen, ich habe ja auch das OnePlus 5G, Nord 2 5G gehabt. Ja? Und auch da war das ganz praktisch, wenn man dann es mal auf lautlos machen möchte, ja, kann man das wunderbar, man muss das Handy nicht entsperren oder irgendwas einstellen oder rumwurschteln in der Software, sondern einfach hier Slider, erste Raste, ja, Vibration, zweite Raste, ganz ruhig, fertig. Super. Und wenn man es zurück einschalten, wieder einschalten will, wunderbar, klack, sieht man sofort, wo steht das Slider und dann mit einem Griff ist es gleich wieder im Normalmodus. Zack. Wunderbar. Dieses Merkmal, dieses Feature soll jetzt tatsächlich gestrichen werden. Und mein AI zieht ja alle möglichen Arten von Missgunst auf sich momentan. Und jetzt macht OnePlus das genau wieder so für die AI so schwer, indem sie diesen beliebten Slider gegen einen AI-Button austauscht. Ein AI-Button. Ja, wunderbar. Also, ja, man kann auch die Sound-Modes da wieder mit regulieren. Allerdings hat man da keine sichtbare physische Einstellung mehr, dass man sehen kann, wo steht der Taster, ja, wo ist das Slider, ja, und so weiter. Und mal gucken, ob das dann eben auch so nahtlos funktioniert, ohne dass das Handy wieder entsperrt werden muss und so weiter. Sollte ja mal kein Problem sein. Aber ist dann natürlich auch frei programmierbar. Und ja, im Prinzip ist es ja etwas, was man normal positiv sehen sollte. Aber ich muss sagen, diese Alerts leider, da hätten die Finger weglassen sollen davon, einfach einen zusätzlichen Button dazu machen. Das wäre schon besser gewesen. Ja, jetzt hat man das hier. Oder vielleicht den Slider frei programmierbar machen. Das wäre doch auch nicht schlecht gewesen. So dass die Leute, die das jetzt absolut nichts damit anfangen können, dass die dann eine andere Funktion drauflegen können. Wie auch immer, jetzt haben wir das wieder in den Salat. Ja. Und es wird bestimmt nicht viele Leute freuen, die OnePlus-Fans sind. Ja, irgendwie habe ich heute, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute echt keine Lust. Ich habe mich heute Morgen schon beim Mastodon geärgert, ja, und so weiter. Und da habe ich mir auch mal überlegt, Mensch, die Mastodon-Community, die ist gar nicht so gut. Also da war in der Line-Community oftmals mehr los. Ja, das verstehe ich gar nicht. Liegt es am Mastodon? Ich weiß nicht genau. Jedenfalls, heute war wieder ein schlechter Tag vom Mastodon, da wurde mir wieder bewusst, dass Hexenjagden eben nicht nur auf X, also ehemals Twitter gibt, sondern eben auch auf Mastodon, unglaublich. Ein Moderator von dem Server, auf dem ich meinen privaten Account habe, ist da, also schon mehrfach ist da ein Moderator rausgeekelt worden, nicht von Admins, sondern von Usern, die noch nicht mal auf dem Server zugange sind, also aus dem Mastodon Universe und Fediverse. Da muss man auch sagen, also das Fediverse ist ein Haufen Scheiße. Sorry. Tut mir leid, dass ich das so krass sagen muss, aber zu dem Schluss bin ich heute gekommen. Ja. Und ich habe da echt auch da die Illusion verloren. Vielleicht kommt deswegen auch ein bisschen Unmut hervor. Allerdings, Leute, es gibt noch eine andere Community, das sage ich ja manchmal im Abspann. Ja, es gibt noch die Community auf Google, auf YouTube. Ja, ja, ist ein Google-Dienst. Ne? Finde ich genauso sauer momentan. Aber trotzdem, ja. Ich meine, ich kann es bei Mastodon verstehen, weil eben nicht so viele Leute Mastodon-Account haben. Jetzt speziell für einen Handcast oder für die Rios Wochensichten sich einen Account zuzulegen, das ist schon ziemlich viel verlangt. Ja, sehe ich ein. Aber ein Google-Account hat ja eigentlich jetzt so ziemlich jeder, also zumindest vom Uncast, denke ich, hat jeder einen Google-Account, oder? Ja. Und wie gesagt, auch dort, ne, kann man einen Kommentar hinterlassen, kann man ein Board schreiben und von daher, denke ich, wäre das auch mal eine gute Geschichte. Ne? Leute, baut mich mal auf, ja, ich habe hier gerade voll die Krise, Identitätskrise in Google und so weiter, ja, was soll das? Helft mal mit, baut mich mal auf. Ne? Anka 777. Also, tja. 770 Folgen, 777 Folgen. Das ist ziemlich lange, ne? Tja. Nun gut, ich komme mal zum nächsten Thema, bevor ich jetzt hier noch zwischen Wutausbrüchen und Depression stehe. Ja, es ist wirklich ist abartig diese Woche, wirklich schlimm. Tech-Bereich diese Woche kann ich nur sagen, nee, furchtbar. Da kommt vielleicht dir, ach, was soll's, ich mach mal keine Illusion. Ich wollte immer wieder so versuchen, irgendwie ins Positive zu schwenken, aber das funktioniert heute nicht. Ja, es geht um Samsung Android XR Headset. Da habe ich noch gedacht, vielleicht ist das immer was Erfreuliches, weil ein paar gute technische Daten, aber wisst ihr, ich weiß ja schon, worauf das hinausläuft. Das Ding wird so arschteuer sein, ja, dass es einfach nix ist. Ja, dass man sich das einfach, das kann man sich wieder in die Haare schmieren. Das wird einfach zu teuer sein. Alles andere, ja, ich lasse mich gern positiv überraschen, dann bin ich hellauf begeistert, aber das Ding wird wahrscheinlich extrem teuer werden. Und dann nützt es auch nichts, dass da hier ein 4K Micro OLED Display verbaut werden soll von Sony, ja, mit einer super guten Auflösung, ja, 3552 mal 3840 Bildpunkte, 1000 Nits, direkt am Auge ist besonders gut, 96% DCI-P3 Color Gamut, 90 Frames pro Sekunde Darstellung ermöglicht, das wäre natürlich optimal. Außerdem hat das Teil 16 GB RAM, ja, integriert, hat auch entsprechend einen leistungsfähigen Prozessor, jedenfalls für so ein AR-Gerät, ein Qualcomm Snapdragon XR2 Plus Gen 2. Blödere Namen sind, ist Qualcomm für diese Prozessor nicht eingefallen, ja, deswegen ist es halt so, ne, also, ja. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln manchmal. Und wann das Teil rauskommt, keine Ahnung. Das ist das nächste Problem. Hoffentlich sehen wir es überhaupt in Europa. Ich weiß es nicht genau. Project Muhen heißt es ja. Okay, also weiter warten. Wird es geben? Keine Ahnung. Was wird es kosten? Keine Ahnung. So sieht eben im diesem Bereich, also im Android-Bereich, die Sache aus mit den Virtual Reality Headsets und so, ne? Keine Ahnung. Samsung hätte es so machen können, ja, die Marktmacht haben sie wie Apple hier, ne? So riesige Präsentationen, bla bla bla, Kampfpreis und wunderbar. Hätten sie machen können. Der Zug ist jetzt schon wieder abgefahren. Eine fast Underground-Präsentation. Keine Preise. Noch nicht mal sicher, dass es irgendwo erscheint. Ja, so begeistert man halt die Leute nicht. So begeistert man eben nur die Leute, die eben sagen, ja, das ist doch alles Mist. Die sind dann nämlich bestärkt. Die sind nämlich dann, okay, also alles Schrott. Tja. Ja, auch eine schlechte Woche, eine sehr schlechte Woche werden wohl die Verfechter von Telegram haben. Falls es noch welche gibt. Ich weiß nicht genau, es dürfte ja mittlerweile schon herumgesprochen haben, dass Sicherheit so groß nicht mehr geschrieben werden kann bei Telegram. Nach den ganzen Vorfällen mit dem Gründer und verschiedenen anderen Sachen, die eben in diesem Zuge eben durchleuchtet wurden. Also Telegram, okay, hat schon viel Kritik eingesteckt, aber jetzt wird's extrem. Elon Musk und sein XAI zahlt an Telegram $300 Millionen, um Croc AI, die AI, die auch bei X verwendet wird, die Musk AI sozusagen, dass die integriert wird in Telegram. Ja, in Telegram. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass das die AI von Elon Musk ist, dass die hier integrieren wollen, oder dass die überhaupt auf die Idee kommen, eine AI zu integrieren in ein System, was ja als besonders sicher dargestellt werden soll. Also ich finde, irgendwo passt das nicht ganz so überein. Ich bin ja AI-Fan und so, ja, aber, und ich habe da auch kein Problem, also meine AI tut meine Mails und alles durchprüfen, kein Problem, aber wenn ich doch einen Messenger habe, der angeblich speziell für die extrem sichere Kommunikation gemacht wurde. Wenn ich den nehme, und da baue ich doch keine AI ein, ja, wo eventuell Informationen verarbeitet werden können, wo Systeme tiefen Eingriff haben in diese Chat, in diese Daten, in diese Chats überhaupt. Das ist doch Wahnsinn. Das sollte so verschlüsselt sein, dass auch von außen keine AI oder sonst irgendwas drauf zugreifen kann. Stattdessen gewährt man dieser AI quasi Zugang zu den Chats. Also grundsätzlich, sage ich mal, bin sicher, dass sie da auch noch Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. So blöd können die ja nicht sein, ja. Einfach so ungeschützt die AI auf den Chat zu lassen, ja, das wäre ja katastrophal. Also so blöd sind die bestimmt nicht. Aber auf der anderen Seite, grundsätzlich halte ich das schon mal für keine gute Idee, so etwas zu tun. Also spätestens jetzt wäre dann Telegram weg als sicherer Messenger. Spätestens jetzt. Ja. Nun denn, hoffentlich führt es nicht zu irgendwelchen Nachahmereffekten. Nicht, dass das Teil auf einmal noch bei Signal eintrifft oder irgendeine AI bei Signal eintrifft oder so. Das wäre äußerst schlecht, finde ich. Naja. Gut, also auch das ist für viele nicht gerade eine sehr positive Nachricht. Vielleicht ist ja da die nächste Nachricht etwas besser. Ein super günstiges, aber dennoch recht ordentliches Gaming-Smartphone. Das ist doch immer eine wichtige Sache. Ja, eigentlich tut sich da ein bisschen was widersprechen. Denn entweder es ist günstig oder es ist gut. High-End-Geräte für Gaming, die müssen halt am oberen Ende der Tech-Skala liegen, damit sie eben auch mitkommen. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Gamer, die jetzt nicht unbedingt die neueste und beste Software nutzen wollen und dafür halt vielleicht ein bisschen Geld sparen wollen, aber dennoch ein peppiges Gamer-like Smartphone haben wollen, ja, inklusive halt mit internen, externen Beleuchtungsdinger, so bietet das hier zum Beispiel 14 Lightning-Szenarios und 20 anpassbare Effekte, die eben auch dynamisch interagieren mit Aktionen, wie zum Beispiel eben im Laden, Gaming und wenn Notifications eintreffen. Also das hört sich doch alles schon mal gut an. Dann wurde eben als Prozessor ein MediaTek 8350 gewählt. Und das ist natürlich jetzt die Sache. Reicht das für die Games? Also momentan könnte man mit so einem Prozessor durchaus die meisten Games zocken. Ja, kein Problem. Wie es jetzt halt in, sagen wir mal, in ein, zwei Jahren aussieht, das ist wieder was anderes. Ja. Aber ich denke, es ist okay. Ja, es ist gerade noch ausreichend von der Geschwindigkeit, um als Gaming-Smartphone durchzugehen, finde ich. Ja. 144 Hertz AMOLED-Screen, auch das hört sich gut an, sofern man von dem von dieser Green-Line verschont bleibt. Hat aber jetzt nichts mit Infinix zu tun, sondern momentan nur allgemein. Ne? Und das Teil bietet auch Möglichkeiten, und das ist, finde ich, auch sehr wichtig beim Gaming-Phone, für bessere Kühlung. Da kann man nämlich ein spezielles Cooling-Accessory holen. Das ist noch in Arbeit und das wird man hinten anstecken können. Und das ist ein kraftvoller Lüfter, der eben an der Stelle, wo es am meisten gebraucht wird, das Handy kühl hält. Und das heißt, dass das Handy längere Zeit, ja, ohne den Prozessor zu drosseln, durchhalten kann. Das ist ja das größte Problem. Die Prozessoren sind oftmals sehr leistungsfähig genug, aber dann, wenn es eben hart zur Sache geht in den Games, dann werden die ganz schnell sehr, sehr heiß und dann muss das Gerät die Leistung des Prozessors runterdrosseln, Und dann fangt's an, eben ungemütlich zu werden, ruckeln und hin und her. Und dann ist der Prozessor eben manchmal noch mit seiner Hälfte von seiner Geschwindigkeit unterwegs. Das sieht man zum Beispiel oft bei den Snapdragon-Prozessoren, vor allem bei den Lite-Prozessoren, wie die dann auf einmal nur die Hälfte der Leistung abrufen, obwohl eigentlich der Prozessor super stark sein sollte. Das hat man jetzt zum Beispiel wieder gesehen beim Sony Xperia 1 Mark 7, was neu rausgekommen ist. Da wurden schon Tests gemacht und genau da, also die Leistung ist auf 52%, also fast um die Hälfte abgesunken. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Da hat man einen extrem teuren, schnellen Prozessor und der tut sofort nach nicht mal einer Minute regelt der Runde auf um die 50%, 52%. Und dann hat man nur noch die Hälfte der Leistungsfähigkeit. Das geht so nicht. Ne? Und deswegen dieses Cooling Accessory wird wahrscheinlich sehr nützlich sein, wenn man tatsächlich mit diesem Smartphone auch mal richtig zocken will. Dann kann man das ranklicken und los geht's. Und jetzt natürlich klar, was jetzt kosten, der Endpreis ist noch nicht vorhanden, ja, aber es wird angepeilt, die $300-Marke. Das wäre ja was und damit könnte man auch ein günstiges Gaming-Smartphone bekommen. Also ich bleibe gespannt bei diesem Infinix GT30 Pro. Ja, und Nothing killt seine Exklusivität. Ja. Das Glyph Feature, ja, ich meine Feature, ja, ich fand es immer eine nette Spielerei halt, ja, aber es war zumindest mal ein Merkmal, was so ein bisschen das Ganze abgesetzt hat von allen anderen Smartphones, wenn man so will. Aber jetzt will Nothing Phone das Glyph Interface entfernen. So tatsächlich, also auf X wurde es in einem Video gezeigt, ja, das mit dem Untertitel war We Killed the Cleave Interface. Okay, also, ist es eine gute Idee? Ich meine, nicht, dass das Cleave Interface jetzt, wie gesagt, für mich irgendwelche Relevanz hätte, aber das war das einzige Feature, mit dem man, was das Smartphone eben abgesetzt hat von den anderen, ja, und jetzt, ist das auch noch weg? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja. Naja, wir werden sehen, vielleicht ist es ja technisch so genial, dass es sich anders absetzen kann. Ich hoffe mal, ja. Auf den Pixel-Geräten, auf den Google-Pixel-Geräten soll es wohl jetzt bald auch solche Theming-Packages geben. Also es wird vielleicht sogar einen richtigen Theming-Support geben für die Pixel-Geräte. Das wäre, finde ich, auch sehr notwendig. Noch weiß man relativ wenig. Es ist offenbar ein Menüpunkt aufgetaucht. Ja, neues Element in Android 16 QPR1 Beta 1 und dort steht nämlich ein Menüpunkt Themes. Discover Pixel Themes. Das ist neu. Bisher konnte man nur die Farben anpassen, eben verschiedene andere Sachen, wie eben Color Kontrast oder Icons und Layout, aber das war's dann. Und jetzt soll das kommen, wird's aber auch mal Zeit. Ich würde mir das wünschen, auch für mein Smartphone, weil ich kann nur ein bestimmtes Hintergrundbild nutzen, um die Farben zu bekommen, die ich gerne hätte. Das ist ziemlich traurig. Also ich kann quasi kein anderes Hintergrundbild machen, weil wenn ich die Farben ändern möchte, separat, dann wird mir nur eine Farbe angeboten, die zu diesem Hintergrund passt, zu diesem Hintergrundbild passt und dann eben davon Variationen, aber keine frei einstellbaren Farben und das finde ich absolut, absolut bescheuert. Das heißt, ich bin verdammt auf diesen einen Bildschirmhintergrund, damit ich die Farben in den Menüs und so weiter bekommen kann, die ich haben möchte. Echt blöd. So, Niantic hat ja Pokémon Go verkauft an ein saudi-arabisches Unternehmen. Die dürfen sich jetzt freuen. Warum Niantic so etwas macht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die haben gut verdient mit dem Pokémon Go. Vielleicht wollten sie Kapital reinschaufeln, denn das, was das saudi-arabische Unternehmen, ich weiß nicht mal genau, wie viel zwar, ich hab darüber berichtet im Uncast, was die dafür bezahlt haben, das waren absurde Mengen. Also absurde Mengen. Ich weiß noch, dass ich gedacht habe, wow, also Pokémon Go ist wirklich der absolute Überflieger, aber so viel Geld ist schon der Hammer. Vielleicht wollen die damit eben so ein paar Milliarden eben reinbekommen für ein System, das Niantic jetzt entwickelt, Geospatial. Und zwar soll hier das Augenmerk von Games auf AI Intelligence gelegt werden. Oh Gott, nicht schon wieder. AI wird mittlerweile für alles Mögliche genutzt, dieser Ausdruck. Also, ich weiß nicht, wenn, also das nächste Mal, wenn ich mir so einen Soda-Stream hole, dann möchte ich aber einen Soda-Stream AI haben, ja. Keine Ahnung, was der da macht. Der sprudelt dann mit Effizienz oder so. Ja? Irgendwas, ne? Ich weiß nicht. Ah, ich könnte durchdrehen. Heute wird mir so ein Mist, wird einem heute erstmal so richtig bewusst, wenn man so eine kritische Grundton mit sich trägt, ja. Genau, und so ein kritischer Grundton, der ist durchaus angebracht bei Niantic Spatial, ja, eine neue Company, eine neue Firma, die eben jetzt hier gegründet wird oder gegründet wurde. Und also ich weiß nicht genau, ob das so eine gute Idee ist, aber immerhin, sie wollen jetzt was Neues kreieren, das ist schon was, ja. Und zwar ein großes Geospatial Model, ja, um eben digitale und physische Welten zusammenzubringen. Tatsächlich, Merge Digital and Physical Worlds. Das hört sich ja fast schon das so an, wie ich schon mal vor zig Jahren auf einem Barcamp-Vortrag gehalten habe über die Verschmelzung von natürlichen und virtuellen Netzwerken. Ja. Das war mal eine schöne Idee von mir und es wurde auch von vielen Betrieben, also ohne, dass die das gewusst haben, ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, die Technik wurde vorangebracht, ja, durch viele verschiedene Institutionen. Das Human Brain Interface war ja da eine sehr große Sache und ist noch eine sehr große Sache. Ja. Das könnte wirklich alles verändern. Wie lange wird es noch dauern? Naja, momentan, ich habe damals gesagt, naja, 40 Jahre, jetzt würde ich eher schon sagen 50 Jahre, bis es soweit ist, weil wir konzentrieren uns momentan wieder auf ganz andere Sachen und da bleibt das natürlich weg. Vielleicht geht es auch schneller, wenn irgendwann mal ein wirklicher Nutzen oder eine Notwendigkeit dafür besteht. Ja. Aber naja, wer weiß, wenn wir alle darüber, sagen wir mal, sinniert hätten und zusammengearbeitet hätten weltweit, um sowas zu ermöglichen, dann hätten wir vielleicht schon längst ein Human Brain Interface, das ja vielleicht das ein oder andere Gerät schon obsolet machen würde. Ja? Weiß, was da alles möglich ist. Die Möglichkeiten sind noch nicht mal alle erforscht, was es da gibt. Ja? Vielleicht eine komplette Übernahme von Sehnerv und Steuerungssystem sozusagen, ja. Ja. AR-Brillen wären dann nicht mehr notwendig und man braucht auch sich kein Nasenfahrrad eben draufzusetzen. Das würde vielleicht noch mehr in der Bevölkerung Akzeptanz finden, als wenn man sich ein Nasenfahrrad aufsetzen muss. Ja, so verrückt sind die Gegebenheiten schon. Ja, ja. Aber egal, was das damit zu tun hat, Digital and Physical Worlds, das, ehrlich gesagt, das kann ich so nicht genau begreifen. Auf der einen Seite reden die von Geospatial, auf der anderen Seite dann von Digital und Physical Worlds, das passt irgendwie meiner Meinung nach nicht ganz so zusammen. Das hört sich wieder sowas an wie Vaporware. Also, naja, gucken wir mal. Wir bleiben natürlich dran an dem Ganzen, wie das, was damit wird. Aber ehrlich gesagt, das hört sich schon wieder so an wie, ja, Spatial Future und naja. Vielleicht meinen die damit auch was anderes und ehrlich gesagt, das ist auch das Einzige, was ich mir da vorstellen kann. Geospatial meinen die wohl damit, das ist ein sehr unglücklicher Ausdruck, dass man eben, sagen wir mal, sich in der normalen Welt mithilfe von AR ja, bewegen kann und entsprechend die Einblendungen bekommt. Also das heißt, das, was es schon seit vielen Jahren gibt, nur eben ein bisschen verbessert. Klar, durch Pokémon Go haben die da schon ein paar Erfahrungen gemacht, denn der Virtual Reality Modus bzw. AR Modus von Pokémon Go ist ja auch das, was das Spiel erstmal berühmt gemacht hat. Dann haben es die meisten Leute inklusive mir abgeschaltet, weil es einfach besser ist, so die Pokémon zu fangen, ne? ohne diese Funktion. Da müssen die sich aber ganz schön anstrengen, um da was Vernünftiges zu machen, was eben sonst noch keiner gemacht hat. Ne? Weil, ehrlich gesagt, ein AR-System, das gibt es schon seit 2008, das haben sie sich mal Wikitude, das hatte ich an meinem G1, HTC G1 Smartphone, habe ich das schon benutzt, ja, um in die reale Welt virtuelle Einblendungen zu machen, über die Kamera sozusagen. Ja, da konnte man dann Berge identifizieren, Gebäude und alles Mögliche. Ja. Und das war wirklich nicht schlecht. Also nicht nur so identifizieren, sondern wirklich in Echtzeit so rumgehen und dann hat man gezeigt bekommen, ja, das ist das ne, und so weiter. Also schon nicht schlecht, okay. Aber ehrlich gesagt, das ist ein alter Hut. Ja. Mit den AR-Classes, ob es da jetzt besser wird und mehr Funktion und mehr Sinnhaftigkeit bietet, das ist wieder was anderes. Es ist schön, wenn ich die Brille aufhabe und sehe, ja, das ist der Berg und das ist das Gebäude und so weiter. Nützt mir aber nichts, wenn einer auf mich zukommt und sagt, hallo, oh, kennst du mich nicht mehr? Ja, und ja, weil ja eine Gesichtserkennung nicht gemacht werden darf, nützt einem dann diese Brille auch nichts mehr, wenn man nicht mehr weiß, wer das ist, um eine peinliche Situation eben zu vermeiden. Ne? Da könnte ja dann stehen, ja, das ist der, von dem du auch schon ein paar Bilder in deiner Galerie hast, das ist wahrscheinlich, bäm, ja, der und der und der. Okay, ne? Das wäre was, aber das darf ja nicht. Ne? Darf ja nicht sein, nützliche Informationen darf nicht sein. Gemini, hat jetzt Zugriff auf Gmail und zwar automatisch und by Default und bietet euch Zusammenfassung von euren Mails. Bitte nicht gleich jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh Gott, nein, meine Mails. Also wenn ihr einen Gmail-Account habt, sorry, dann hat Google eh Zugang zu euren Mails. Zumindest in der Theorie fertig. Und genauso hat Gemini auch Zugang zu euren Mails und naja, wenn ich mir so angucke mit den Bearbeitern von Google One und Google Fotos, bin ich froh, wenn nur die AI Zugang hat zu den Sachen. Ja. aber dennoch hat es mich gewundert, dass sie das bei Default machen. Das hätten sie mal sollen bei dem Find My Device Netzwerk machen sollen, so gleich mutig voranschreiten. Ja. Aber die meisten wird es wahrscheinlich eh nicht groß interessieren, weil das gilt nur, wenn man auch für diese AI-Funktion zahlt. Also nur, wenn ihr Google One AI Premium Subscriber seid und dafür unglaublich hohe Summen für 2 Terabyte Speicher bezahlt, ja, dann könnt ihr dieses Feature nutzen. Ansonsten betrefft es euch das eh nicht. Wenn ihr tatsächlich ein AI Premium Abo habt, und ihr wollt es nicht nutzen, könnt ihr Opt-out machen. Also das heißt, könnt ihr die Funktion abschalten und dann kriegt ihr eben keine Zusammenfassung mehr von den Mails. Ehrlich gesagt, das wäre mal eine Funktion gewesen, die hätte ich ganz nützlich gefunden. Aber dafür zahle ich keine 23 Euro im Monat für diese Funktion. Sorry, dann überfliege ich die Mail lieber mal selbst und tu halt mal auch eine löschen, ohne dass ich sie richtig verstanden habe oder beziehungsweise weil ich so faul war, richtig analysiert habe. Und da habe ich oder der andere halt Pech gehabt, fertig. Aber 23 Euro ist eine Hausnummer dafür, das gebe ich dafür nicht aus. Ganz einfach, ja. Nennt mich geizig, aber das brauche ich nicht. Honor 400, das war auch wieder in den Schlagzeilen. Ich habe es ja schon gesagt, dass das jetzt international vorgestellt wurde. Das Honor 400 und 400 Pro finde ich super. Ja. Aber jetzt kommt schon wieder ein richtiger Hammer für die Leute außerhalb von China, als ob ich es geahnt hätte. Ich sagte ja, immer mehr bekommen die Chinesen die besseren Geräte und wir kriegen nur noch die zweite Wahl. Ich habe eigentlich gedacht, beim Honor 400 und 400 Pro, weil ja die internationale Launch bekannt gegeben wurde, ist das alles wunderbar. Nein, leider nicht. Es gibt ein anderes Display, wobei das ist gar nicht mal so schlimm, ja, für die chinesische Version gegenüber der internationalen Version. Ihr habt richtig gehört. Sogar der Prozessor wird geändert beim Honor 400. Beim 400 Pro ist es immer der gleiche, Snapdragon 8 Gen 3. Aber beim Honor 400 ohne Pro gibt es statt dem Snapdragon 7 Gen 3 in der globalen Variante tatsächlich Snapdragon 7 Gen 4, also eine ganze Generation besser. Also das heißt, die Welt kriegt einen alten Prozessor und China kriegt die neuen Prozessoren. Ey, das ist schon der Hammer. Und beide Geräte kann man jetzt mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Storage bekommen. So langsam wird es echt richtig ärgerlich, finde ich. Und ich muss sagen, ich hab's auch noch geschrieben in den Kommentaren, da ist Europa bzw. die Welt ist selbst schuld. Ist selbst schuld. Ja? Die ganze Zeit das Gejammere von wegen, ja, ich brauche doch nicht so viel RAM, ja, ich brauche doch nicht das und die Funktion, die ist unnütz, brauche ich nicht. Ja? Ja, die Chinesen sagen das nicht. Die Chinesen sagen, ich will das Neueste vom Neuesten, das Beste vom Besten und ich will das und ich will so viel RAM wie möglich und ich will die Superpower-Überfunktion haben, auch wenn ich es nie brauche. Das nennt man Technikliebe, Technikfreundlichkeit und deswegen bekommen die Leute das auch. Wenn die Firmen dort Sachen veröffentlichen würden, das nicht das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis ist, dann würde das Zeug untergehen dort. Ganz einfach. Ja. Aber das ist das jahrelange Verhalten von Ländern eben, die meinen, weniger ist mehr. Ja, nicht im Technikbereich. Mehr ist mehr. So einfach. Gut, fast schon zu vernachlässigen ist, dass auch der Akku besser ist. Ja. Nämlich 7200 mA und damit ist es 1900 mA mehr als bei den internationalen Versionen des Gerätes. Also mehr und wesentlich, nicht nur ein bisschen, sondern unglaublich viel mehr Durchhaltevermögen, was eben den Akku betrifft. Und auch 90 Watt Wire Charging gibt es dann bei dem Honor 400. Also, tut euch selbst einen Gefallen, probiert die chinesische Version vom Honor 400 bzw. 400 Pro zu bekommen. Ansonsten kriegt ihr nämlich ein kastriertes Gerät zweiter Klasse. Okay. Ich finde es aber auch nicht gut. Ich möchte hier nicht Honor mit verteidigen. Ich weiß, dass Europa eben so technikfeindlich ist, ja, aber ich möchte damit nicht Honor verteidigen. Ich finde es immer noch eine große Frechheit, was Honor da macht. Und nicht korrekt, denn auch bei uns gibt es noch vernünftige Menschen, die auf technische Daten Wert legen. Ja? Und deswegen denke ich schon, dass hier es angebracht wäre, wenn man so ein Gerät rausbringt, dass man zumindest hier die gleiche Version in beiden Ländern rausbringt. lizenzrechtliche Probleme kann es nicht sein. Warum mit dem größeren Akku? Tja, ja, ich weiß nicht, aber bei uns ist offenbar es viel wichtiger, dass das Gerät leicht, klein, dünn ist, als in China. In China, da gibt es schon längere Zeit Geräte mit 10.000 mAh Akku und mehr. Zum Beispiel von Ugitel und von Ulefone, könnt ihr auf den ihren Seiten gucken, ja, Dutzende von Modelle. Und im Gegensatz zu unseren Märkten werden die dort auch gekauft, und zwar richtig gekauft. Ja. Tja, so ist es halt. Wer es nicht will, der kriegt es auch nicht. Ja. Aber tja, nur schade für die Leute, die dann eben hier wohnen und es trotzdem haben wollen. Ne. Schade. Aber gut, Honor 400, entweder chinesische Version oder gar keins. Basta. Oppo Pad SE LTE, das steht unmittelbar bevor, beziehungsweise ist gestartet in Europa, in Niederlanden kann man das bestellen schon. Und wie glücklich wir sind, dass wir die EU haben, denn das bedeutet, dass wir das auch ohne weiteres, ohne Zoll oder irgendetwas direkt bestellen können aus den Niederlanden und sogar die Garantie bekommen wir, weil wir EU sind, nicht schlecht, richtig gut. Und von daher, ja, alles klar, 11 Zoll, 2K LCD-Display, 90 Hertz Refresh Rate, 9340 mAh Akku, 33 Watt Fast Charging. Leider habe ich noch keine weiteren Sachen. Geht davon aus, der Prozessor ist jetzt nicht übermäßig stark und auch die RAM-Ausstattung wird eher mau sein. Aber für 269 Euro ist es sicherlich ein ziemlich gutes Angebot. 290 Euro für so ein vollwertiges Tablet ist schon super. Da könnte sich so mancher eine Scheibe abschneiden davon. Weil immerhin, auch bei den Tablets gibt es eben auch Leute, die nicht unbedingt das teuerste brauchen. Es steht immer im Preis-Leistungs-Verhältnis muss es immer liegen, ja. Um das nochmal klar zu halten. Auch bei den Smartphones. Es gibt auch chinesische Smartphones, die sind echt übel. Echt übel. Die kosten dann so 60, 70 Euro umgerechnet dort. Ja. Dass die nicht so gut sind wie die 500, 600 Euro Geräte aus China, das dürfte ja wohl klar sein, oder? Ne? Aber das Preis-Leistungs-Verhältnis zählt eben. Ich komme noch zu, weil Leistung, wir reden gerade wieder so oft von Leistung, ja. Red Magic 10S Pro Plus führt im Moment die AnTuTu-Ranking-Liste an mit einem übertakteten Snapdragon 8 Elite-Prozessor. Und das sieht man mal eben, es kommt eben nicht nur auf den Prozessor an, ja, sondern eben auch auf das Gerät. Mit einem, ja, nicht, also ich würde mal sagen, knappen Vorsprung, ja, vorm Vivo X200 Ultra liegt eben das Magic 10S Pro. Die anderen sind auch ziemlich nah beieinander. Das erste Gerät mit Dimensity 9400 Plus ist das OnePlus Ace 5 Pro, ja, auf Platz 4 momentan. Das ist halt, wie gesagt, die Problematik, man sieht es auch hier, und das fällt mir öfters auf, Das Vivo, beziehungsweise das erste OnePlus Ace 5 Pro mit Dimensity 9400 Plus hat 16 GB RAM, 1 TB Speicher, während das Red Magic 10S Pro Plus 24 GB Speicher hat. Ja. Also auch hier, je nachdem, was für ein Test eben genommen wird, kommt eben auch zum Tragen, dass eben hier nicht so viel im RAM rumgeschaufelt werden muss. Und von daher, ja, auch gibt es da natürlich immer mal wieder bessere Werte für die Geräte, die eben auch mehr RAM-Speicher integriert haben. Muss aber nicht immer so sein. Ja. Man sieht es auch hier, dass beispielsweise zwischen dem Vivo X200S, ja, und dem Oppo Find X8S Plus, auch in der Dimensity 9400 Plus Prozessor, ja, noch drei andere Snapdragon 8 Elite Prozessoren sitzen. Ja. Also auch hier sieht man, die Smartphones zählen mehr als die Prozessoren, zumindest mal in einem gewissen Bereich dann. Ne? Also wenn wir schon die Hightech-Prozessoren nehmen, ja klar. Und könnte auch jetzt hier quasi eine Firma geben, wenn es mehr Firmen verbauen würden, wäre das wahrscheinlich auch der Fall, dass eben jetzt auf Platz 1 in Dimensity 9400 Plus Smartphone ist. Das könnte durchaus sein. Jede Wette, wenn das Red Magic 10S Pro Plus statt dem Snapdragon 8 Elite den Dimensity 9400 Plus eingebaut hätten, dann wäre die mindestens mit der gleichen AnTuTu-Score vielleicht sogar noch einen Ticken besser gewesen. Ja, aber das weiß man nie, das weiß man nicht, weil sie das eben nicht gemacht haben. Und tja, so ist das halt. Gut, ich werde mal weitermachen und dann sehe ich, okay, wir sind schon durch mit den Themen. Bin zur App der Woche. Diesmal geradezu habe ich mich durchgezwungen, weil, ja, irgendwie, ich habe die Woche einfach keine Lust gehabt, hier nach Apps zu suchen, weil das immer schwieriger wird, wie gesagt, vernünftige Apps im Play Store zu finden. Letztendlich bin ich zum Glück durch einen Zufall aufmerksam gemacht worden auf ein kleines Game, das ich sehr lustig finde. In Japan gibt es ja viele Katzencafés. Ja, ihr habt richtig gehört, das sind so Cafés. Das sind wirklich die Stubentiger überall. Ja? Und ihr könnt dann dort Kaffee trinken oder was mampfen und so weiter. Und dabei könnt ihr auch noch die Katzen füttern und könnt euch freuen über die Katzenhaare in eurem Kaffee oder Tee. Es hat wirklich was. Also ich finde es auch sehr, sehr cool. Ja. Gerade wenn man eben in Japan oftmals nicht die Möglichkeit hat, sich ein Haustier zu halten. Da geht es nicht so einfach wie bei uns. Und dann ist es natürlich super cool, wenn man dann mal in einen Kaffee gehen kann, sich dann von den Katzen tyrannisieren lassen kann, während man versucht, irgendwie was zu essen. Oder manchmal probiert man es auch gar nicht erst, sondern spielt einfach nur mit den Kätzchen. Ja, und alles ist gut. Und genau sowas müsst ihr managen, aufbauen. Bei Furistas Katzencafé, richtig, Furistas oder Furistas Katzencafé, Furistas, eine gute Mischung zwischen Fur, ne, für Fell und Barista, genau das, was ich gesagt habe, ne? Haare im Kaffee, sag's ja. Und jedenfalls müsst ihr hier euer Kaffee aufbauen, Katzen adoptieren, damit ihr natürlich auch die Bewohner für euren Katzencafé habt und dann natürlich auch die Besucher dazu bringen, was zu kaufen, beziehungsweise eben, dass die zufrieden sind mit dem Angebot und den Katzen, die da sind. Ja, kann man sagen, Katzencafé richtig einrichten, komplett designen vom Boden bis zur Wand, alles kann dort verändert werden. Und man kann verschiedene Szenarios nehmen, ja, egal was man will. Hier wird im Begleittext wird geschrieben, du möchtest einen Spielplatz oder eine Gothic-Höhle aus deinem Café machen? Deine Entscheidung. Gothic-Höhle. Okay, ich mache dann ein Gaming-Internet-Café, ja, mit Katzen, die einem dann so regelmäßig über die Tastatur laufen beim Gaming. Da kommt Freude auf, ja, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, wer ist ein echter Katzenliebhaber, ja. Ja, auf jeden Fall finde ich das richtig gut und diese Idee mit den Katzen zu adoptieren ist besonders gut, also es macht Spaß. Faristas Katzencafé und ich kann nur sagen, das hat die App der Woche gerettet. Ich war kurz davor, diese Woche die App der Woche ausfallen zu lassen. Ehrlich gesagt, es fällt mir ja jede Woche schwieriger. Ich habe schon überlegt, die Sparte überhaupt abzuschaffen. Ja. Aber naja, bis jetzt konnte ich mich noch nicht dazu durchreißen. Bis jetzt wurde ich immer wieder gerettet, wie zum Beispiel eben diese Woche durch Faristas Katzencafé von Runaway Play, kostenlos im Play Store.